Pariser Abende von Roland Barthes. Regie Ulrich Lampen. Mais ce que je veux, c'est nommer une 24. August 1979. Gestern Abend im Café Flore, wo ich eine wenig ereignisreiche Ausgabe von Le Monde lese, haben zwei junge Burschen, einen von ihnen kenne ich vom Sehen und wir grüßen uns sogar. Er ist recht hübsch mit seinen regelmäßigen Gesichtszügen, hat aber grobe Fingernägel. Lang und breit über das telefonische Wecken geredet. Es klingelt zweimal, aber wenn man dabei nicht aufwacht, ist das alles. Heute geht das ganze Computer gesteuert und so weiter. In der Metro, die ziemlich voll war, wie mir schien, junge Ausländer, wahrscheinlich die Nähe von Nord- und Ostbahnhof. Ein Gitarrenspieler vom Schlage amerikanischer Folksänger machte in einem Waggon die Runde und sammelte Geld. Umsichtig habe ich den folgenden Waggon gewählt. An der Haltestelle Odeon aber hat er selbst den seinen verlassen und ist in meinen umgestiegen. Wahrscheinlich kämmt er so den ganzen Zug durch. Als ich das sah, bin ich in aller Eile ausgestiegen und wieder in den Waggon eingestiegen, den er gerade verlassen hatte. Dieses Sammeln ist mir immer lästig, als Hysterie und Erpressung, auch als Arroganz, so als ob es ganz selbstverständlich wäre, dass diese Musik oder Musik überhaupt mir immer gefällt. Bei der Haltestelle Strasbourg-Sardinie bin ich ausgestiegen. Die ganze Station hallte laut von einem Saxophon-Solo wider. An der Biegung eines Ganges habe ich einen schlanken jungen Neger bemerkt, der es spielte und diesen ungeheuren Lärm produzierte, unbedacht. Ausschusscharakter des Viertels. Ich habe die Rue d'Aboukir ausfindig gemacht und dabei an Chalus gedacht, der darüber spricht. Ich wusste nicht, dass sie so nahe bei den Boulevards endet. Es war noch nicht 8:30. Ich bin noch ein wenig auf und ab gegangen, bevor ich mich auf die Minute genau vor Nummer 104 einfand, wo Patricia L. herunterkommen musste, um mir die Haustür zu öffnen. Das Viertel war verlassen, schmutzig. Ein kalter Sturmwind wehte heftig und wirbelte große Reste von Verpackungsmaterial auf. Überbleibsel des Geschäftsverkehrs dieses Konfektionsgroßhandelviertels. Ich habe einen kleinen dreieckigen Platz entdeckt, an der Rue d'Alexandrie, glaube ich. Er war reizvoll und schäbig. Es gab da drei alte Platanen. Ihr Mangel an frischer Luft tat mir weh. Bänke von ungewöhnlicher Form, eine Art Tröge aus Kastanienholz. Daneben auf einer Mauerwand ein gewaltiges Kinoplakat, Peter Ustinov von zwei jungen Frauen umgeben. Ich bin bis zur Rue Saint-Denis vorgedrungen, aber da gab es so viele Prostituierte, dass man wirklich nicht umherschlendern konnte, ohne dass das eine andere Bedeutung angenommen hätte. Dann bin ich umgekehrt, es war langweilig, kein Schaufenster, das man sich hätte ansehen können, und habe mich eine Minute lang auf eine der Bänke des kleinen Platzes gesetzt. Kinder spielten dort schreiend Ball. Andere hatten ihren Spaß daran, ganz schnell loszurennen und sich in die gewaltigen Papierballen plumpsen zu lassen, die der Wind umherfliegen zu lassen und zu verstreuen begann. Ich habe mir gesagt, was das für ein Kino ergibt. Ich müsste das drehen, um es in einen Film einzufügen. Ich bin etwas abgeschweift. Ich habe mir eine Technik vorgestellt, die es mir erlaubte, die Szene unmittelbar zu filmen. Eine vollkommene Kamera an der Stelle eines meiner Hemdknöpfe, ebenso eine andere, die diesen von dem unangenehmen Wind umrauschten Platz zu einem Bühnenbild machte, in das man nachträglich eine Person transportieren könnte. Schließlich habe ich mich bei Nummer 104 eingefunden. Nicht ohne noch, von der melancholisch trostlosen Macht dieser Ecke erschreckt, etwas zu träumen. Als ich vor dem Hotel Royal Aboukir, welcher Name, vorbeikam. Das alles war wie ein heruntergekommener Straßenzug in New York, im verkleinerten Pariser Maßstab. Beim Abendessen, es gab einen guten Risotto, aber das Rindfleisch war natürlich gar nicht durch, habe ich mich wohlgefühlt, wegen der Freunde, Assé, Philippe Roger, Patricia und eine junge Frau, Frédéric, in einem ihr recht gut stehenden Kleid, dessen sehr schönes, seltenes Blau mich beruhigt oder wenigstens belebt hat. Sie sagte nicht viel, war aber doch präsent. Und ich habe mir gedacht, dass diese aufmerksamen und beiläufigen Präsenzen für das gute Gelingen einer Abendgesellschaft unabdingbar sind. Contreté übertreibt dennoch. Man erzählte sich, was sie seichte Geschichten nannten. Auf der Victoria Station in London habe ich eine Spanierin getroffen, die Französisch sprach. Auch von Khomeini war die Rede. Ich habe gesagt, wie sehr ich es bedauerte, dass man heute nur über Informationen, nicht über Analysen verfüge. Dass uns beispielsweise niemand sagen könne, wie es mit dem Kampf der sozialen Klassen im Iran stünde, wobei ich in diesem Zusammenhang Marx vermisste. Weiter von Napoleon, weil ich dabei bin, die Mémoire d'Outre-Tombe von Chateaubriand zu lesen. Gegen 23:30 bin ich als Erster gegangen. Ich hatte ein starkes Bedürfnis zu pinkeln und bin aus Angst, kein Taxi zu finden und die Metro nehmen zu müssen, in ein Bistro am Boulevard gegangen, gegenüber der Porte Saint-Denis. In einer Ecke in der Nähe der Toilettentür zusammengedrängt, die ich nur mit Mühe öffnen kann, sprechen drei undefinierbare Gestalten, halb Schmachtlocken, halb Tunden, über eine Prostituierte aus Marseille, soweit ich das verstanden habe. Ein schöner tätowierter Asiate. Ich sah das Blaugrün der Tätowierung, die unter dem Halbärmel seiner Bluse zum Vorschein kam, verleitete einen Begleiter zum Spiel am Flipperautomaten. Der Junge an der Bar und die Inhaberin, gewöhnlich, müde, höflich. Ich habe mir gesagt, was für ein Beruf. Das Taxi stank vor Schmutz und Apothekengeruch. Dennoch war ein förmliches Rauchverbot angebracht, eine Zigarettendekoration mit Verbotszeichen. Im Bett, während Germaine Taillefer im Radio aufgeräumt Plattheiten und Nichtigkeiten vortrug, mit einer Diktion und einer Stimme, die ich bewundere, während ich ungeduldig darauf warte, dass die Strawinsky- und Satie-Platten zu Ende gehen, um sie erneut zu hören. Im Bett also habe ich die ersten Seiten eines Textes mit dem Titel MS angeschaut, der gerade bei Seuil erschienen ist. FW hatte bereits davon erzählt, mich gefragt, was ich dazu sagen könnte, und nichts anderes gefunden, obwohl das gut geschrieben und sympathisch war, als »Ja, ja«. Daraufhin habe ich mit leidenschaftlichem Interesse die Geschichte Napoleons in den Mémoires d'Outre-Tombe weitergelesen. Nachdem ich das Licht gelöscht hatte, habe ich noch ein wenig Radio gehört. Eine scharfe und brüchige Sopranstimme schnurrte eine klassische Arie, Genre Campra, herunter. Abgeschmackt. Sie ähneln sich allesamt. Ich habe ausgeschaltet. 25. August 1979. Einfach nur im Flor, mit Eric M., wo wir Frankfurter Würstchen, weichgekochte Eier und ein Glas Bordeaux bestellen. Niemand da, den man aufs Korn nehmen könnte. Ein halbergrauter Bärtiger, seines Zeichens Argentinier, kommt an unseren Tisch und erneuert eine Einladung an sein Institut für Kommunikation, die er, wie er sagt, schon einmal ausgesprochen hat, bei Erstattung aller Unkosten. Da ich eine ausweichende Antwort gebe, fügt er auf der Stelle etwas hinzu wie: Wir sind politisch vollkommen unabhängig. Ich hatte daran gar nicht gedacht, wohl aber an die Zumutung, mit diesem Typ in Buenos Aires mehrere Abende beim Essen zu verbringen. Man würde Englisch miteinander reden müssen. Ein junger Bursche kommt und nimmt allein Platz. Seine Herkunft ist nicht zu erraten. Einzig die mandelförmigen Augen wirken fremdländisch. Er trägt eine sehr enge, allerdings doch dunkle und kleidsame Weste, zumindest kleidsam nach Art von La Belle Jardinière, einen unordentlichen Hemdkragen, eine schmale, kleingeknotete Krawatte, das alles abgerundet oder angefangen mit seltsamen Schuhen aus rotem Wildleder. Vorbei streicht der Typ, der Charlie Hebdo verkauft. Auf dem Umschlag, in der dümmlichen Machart der Zeitschrift, ein Korb mit grünlichen Köpfen wie Salatkugeln, 2 Francs der Kambodschanerkopf. Genau in diesem Augenblick tritt geschäftig ein junger Kambodschaner ins Café ein, sieht das Umschlagbild, gerät sichtlich in Erstaunen, wundert sich und kauft das Heft. Kambodschanerkopf. Währenddessen diskutieren wir, Erik und ich, gemächlich über das private Tagebuch. Ich sage ihm, dass ich ihm den Text widmen möchte, den ich gerade für Telkel abgeschlossen habe. Und sein ganz spontanes Vergnügen darüber rührt mich. Die kleine Freude des Abends. Er begleitet mich durch die Rue de Rennheim, zeigt sich überrascht angesichts der Menge der Gigolos und ihrer Schönheit. Ich bin da reservierter. und erzählt mir, dass Y ihn verletzt habe, als er ihm anvertraute, dass P schlecht über ihn gesprochen hat. Insidergeschichte in der kleinlich manipulatorischen Art von Y. Im Bett abends die Nussknacker-Suite im Ohr, die zur Illustration von fantastischer Musik im Radio gesendet wird, schmökere ich etwas im letzten Navarre, besser als die anderen, und MS, ja, ja, aber das sind gleichsam Pflichtaufgaben, und nachdem ich meine Schuld, ratenweise, ein wenig beglichen habe, schließe ich die Bände und kehre mit Erleichterung zu den Memoires d'Outre-Tombe zurück, dem wahren Buch. Immer wieder der Gedanke, und wenn die Modernen nun Unrecht hätten? Wenn sie kein Talent besäßen? 26. August 1979. Im Bonaparte, wo ich zum Essen auf Claude G. warte, überfällt mich plötzlich Gérard L. Ich hasse diese Zufallsbegegnungen, weil ich so gern in einem Café ein wenig allein sein, etwas herumschauen und an meine Arbeit denken mag. Er ist zerfahrener denn je. Aus einem wenig zusammenhängenden Redefluss, der mit seinem sanften Lächeln unter seinem Kraushaar und seinen entweder kurzsichtigen oder erstaunten blauen Augen heruntergehaspelt wird, geht hervor, dass er sein Zimmer aufgegeben hat, um in die Wohnung eines Typs zu ziehen, in der Hoffnung, dort Platz zum Malen zu haben, solange die École des Beaux-Arts während des Sommers geschlossen ist. Der Typ ist jedoch verrückt, vergällt ihm das ganze Leben. Wie alt der Typ? 24, Maler. Macht er dich an? Eigentlich nicht. Als ob es das wäre, was GL unbehaglich ist. Er ist verrückt und so weiter. Ich finde ihn so absolut zerfahren, spüre, dass er ganz im Banne einer heftigen, totalen und gleichsam bedingungslosen Erwartung steht, dass mich das wie bei einem willenlosen Sklaven erregt. Und gleichzeitig mischt sich da Rührung hinein, wenn ich an die Freude, an die Erleichterung denke, die er empfände, wenn ich ganz plötzlich zu ihm sagte, »Also gut, komm.« »Aber ich halte mich zurück. Das wäre verrückt.« Claude G. trifft ein im Pullover. Draußen regnet es heftig, es ist kalt. Endloses Zögern in Bezug auf das Restaurant. Er lässt mir edlerweise bei der Wahl den Vortritt, aber diese Freiheit ist wie immer ein Geschenk, mit dem ich nichts anzufangen weiß. Er erzählt mir von einem Fleischrestaurant in der Nähe des Collège. Obwohl mir die Idee missfällt und ich fürchte, dass es dort überfüllt ist, etwas, das ich in einem Restaurant hasse, habe ich so wenig Lust, im Regen herumzulaufen, dass ich ein weit entferntes Lokal vorziehe, für das wir sein Auto nehmen müssen. Glücklicherweise ist das Fleischrestaurant geschlossen. Es bleibt nichts anderes übrig, als zu Beaufanger zu gehen, was ich eigentlich von Anfang an wollte, weil ich zurzeit eine Vorliebe für diese Brasserie habe, die gut, aber teuer ist. Der Empfangschef ruft mich bei meinem Namen, was mir schmeichelt und mir unbehaglich ist. Der Kressesalat ist gut und es gibt, was mir seit meinen ersten Italienreisen sehr zusagt, Fisch und gekochte Gemüse, die ich mit Vinaigrette abschmecke. Claude G. erzählt mir von einer Reise, die er mit seinem Freund G.P. in die Türkei unternommen hat. Soweit ich verstehe, viele Nächte im Wagen, Ankunft in unbekannten Städten um 1 Uhr nachts, 11.000 Kilometer in knapp 3 Wochen. Alles Gewaltstreiche, die mir unmöglich wären. Ich hätte ihm von Anfang an gern von meinen Schwierigkeiten bei der Arbeit erzählt. Aber wie immer, wenn ich mir vornehme, über etwas zu sprechen, bin ich mir dessen zu sehr bewusst und sage nichts. Schließlich erledige ich die Sache, die eine ganze ausführliche Unterhaltung erfordert hätte, in einem einzigen Satz. Herein kommt eine Gruppe von Personen, darunter 2 50-Jährige mit Bärten. Man möchte meinen Zwillinge, bei denen die Natur ein zweites Mal versucht, was sie beim ersten falsch gemacht hat. Der eine gibt mir heftig Zeichen. Es ist der Argentinier von gestern im Flor. Der andere ist, wie mir vage dämmert, ein Kunstkritiker. Weiter von uns entfernt wundern wir uns über 2 Jungen, die gemeinsam essen. Sie scheinen arm zu sein, dürftig gekleidet, sehen schlecht aus, der eine hat das Äußere eines Nordafrikaners, der andere mit einer dunklen Brille hat grobe Arbeiterhände. Was machen Sie hier? 2 Arbeitskumpel beim Über die Stränge schlagen? Ich bin glücklich und zufrieden, heimkehren und mich in aller Ruhe ins Bett legen zu können. Im Radio eine Frauenstimme, dünn, fade, tonlos, langsam, langweilig und gleichsam unangepasst, zurückgeblieben. Die verbindende Worte zwischen einer Beethoven-Sonate, aber sie wird von dem inhaftierten Argentinier gespielt, kleiner demagogischer Seitenhieb, und einer endlosen Schallplatte mit einer japanischen Sängerin spricht. Dann erklingt nicht weniger endlos die kräftige Stimme eines indischen Sängers. Das alles ganz ruhig. Abgeschmackte und langweilige Programme mit abstrusen Überleitungen. Ich fahre mit Vergnügen bei der Lektüre der Mémoire d'Outre-Tombe fort. Ich bin bei den Saint-Jours. Ich stelle mir die Frage des Textes aus der Sicht des Anderen. Der Andere ist hier nicht das Publikum oder ein Publikum. Der in einer dualen und gleichsam persönlichen Beziehung stehende Andere ist ein Bestimmter, der mich lesen wird. Kurz, ich stelle mir vor, dass meine Tagebuchseiten dem Auge desjenigen unterliegen, zu dem ich hinblicke, oder dem Schweigen desjenigen, zu dem ich spreche. Das Tagebuch ist ein Diskurs und kein Text. 27. August 1979. Im Select warte ich auf Philipp S. Das Coupole ist dieses Jahr Ende August geschlossen. Die Terrasse ist überfüllt, dieses Café wirkt auf mich feindselig. Vielleicht deshalb, weil ungewohnt. Eine allein da sitzende Frau, eine Nutte? Nein, sie geht, ohne ein Wort zu sagen. Hinter mir eine wohlklingende Frauenstimme wendet sich an einen Typ, der ihr offenbar den Hof macht. Vom Horoskop ist die Rede. Man sucht nach den adäquaten Ergänzungen für den Schützen. Das muss wohl das Zeichen des Typs sein. Komischerweise passen alle Sternbilder, sogar der Stier. Der Kellner spricht mit einem Gast. Man kann seine Aufmerksamkeit nur auf sich lenken, wenn er zuvor seinen Satz bedachtsam zu Ende gesprochen hat, wie man seine Serviette faltet. Proustsche Szene, Klingelzeichen der Wirte an die Küche. Wir gehen in der Rotonde essen, in einer Nische. Nebenan macht ein sehr aufgeregter kleiner Alter, noch einer, einer jüngeren, etwas zahnlückigen Frau den Hof. Wir reden über Chateaubriand, die französische Literatur, dann über die Edition du Seuil. Wenn ich mit ihm zusammen bin, stellen sich immer Euphorie, Ideen, Vertrauen und Arbeitsanreiz ein. Er begeistert sich für die Idee, die ich hatte, eine Geschichte der französischen Literatur im Banne der Begierde zu schreiben. Ich habe den Fehler begangen, eine merkwürdige, ungewöhnliche Idee, einen Birnenschnaps zu trinken, um eine zweite Zigarre dazu zu rauchen und den Abend zu verlängern. Daher ein ziemlich scharfer, stechender Magenschmerz. Ich bin allein nach Hause gegangen. Alles war verlassen an diesem Augustsonntag um 11 Uhr abends. In der Rue Vavin habe ich eine schöne, elegante, geschminkte junge Frau überholt, die einen Hund an der Leine führte. Sie hinterließ einen feinen Waldmeisterduft. Ich bin am Luxembourg vorbeigegangen, durch die Rue Guinemer, die bis auf Sichtweite leer war. An einer Litfaßsäule ein großes Filmplakat, die Namen der Schauspielerinnen, Jane Birkin, Catherine Spark und so weiter, in riesigen Lettern, als ob sie unwiderstehliche Lockmittel wären. Aber wer ist das schon? Wie mir das zum Halse heraushängt. Ich werde mich auch gerade wegen Catherine Spark aus der Ruhe bringen lassen und so weiter. Vor Nummer 46 der Rue de Vaugirard, ein Haus, das eine ganze Rumpelkammer von protestantischen Aktivitäten birgt, die verführerische Silhouette eines jungen Burschen. Er tritt ein, bevor ich ihn richtig sehen kann. Im Bett nehme ich, ohne mich zu den modernen Fleißaufgaben zu zwingen, sofort die Chateaubriand-Lektüre wieder auf. Die erstaunliche Seite über die Exhumierung Napoleons auf St. Helena. 28. August 1979. Immer diese Schwierigkeiten, nachmittags zu arbeiten. Gegen 6:30 bin ich aufs Geratewohl ausgegangen. In der Rue de Rennes einen neuen Gigolo gesehen. Ins Gesicht fallende Haare, kleiner Ohrring. Da die Rue Bernard-Palissy vollkommen leer war, sind wir ins Gespräch gekommen. Er hieß François, aber das Hotel war voll. Ich habe ihm Geld gegeben, er hat mir geschworen, eine Stunde später zum Rendezvous zu kommen, war natürlich aber nicht da. Ich habe mich gefragt, ob ich wirklich einen Fehler gemacht hatte. Jeder hätte entsetzt ausgerufen, einem Strichjungen im Voraus Geld geben. Und mir gesagt, weil ich im Grunde nicht so scharf auf ihn war, noch darauf überhaupt mit jemandem zu schlafen. Ob nun geschlafen oder nicht, um 8 Uhr hätte ich mich an derselben Stelle meines Lebens wiedergefunden. Und da der einfache Wort- und Blickkontakt mich erotisch erregt, habe ich eben diesen Genuss bezahlt. Später am Abend im Flor, nicht weit von unserem Tisch, ein anderer Bursche, engelhaft wirkend mit seinen langen, von einem Mittelscheitel zerteilten Haaren. Von Zeit zu Zeit schaut er mich an. Mich zieht sein blendend weißes Hemd an, das über der Brust geöffnet ist. Er liest Le Monde und trinkt Ricard, glaube ich. Geht nicht weg, lächelt mich endlich an. Er hat grobe Hände, die die Anmut und Zartheit des übrigen Lügen strafen. Aus diesen Händen schließe ich auf den Gigolo. Schließlich geht er vor uns weg. Ich halte ihn an, weil er lächelt, und treffe eine vage Verabredung mit ihm. Weiter entfernt eine ganze Familie, aufgeregt, Kinder, 3 oder 4, hysterisch, in Frankreich sind sie das immer. Schon von Weitem gingen sie mir auf den Geist. Beim Nachhausekommen erfahre ich im Radio von dem Attentat der IRA auf Lord Mountbatten. Alle Welt ist entrüstet. Aber niemand spricht vom Tode seines Enkels, eines 15-jährigen Burschen. Uerdt, 31. August 1979. In meinen Korbsessel geschmiegt, meine Zigarre rauchend, schaute ich auf den Fernsehbildschirm. Irgendein Grand Echiquier, das genügend Musik bot, um mich nicht allzu sehr zu langweilen. Rachel und M, die ausgegangen waren, um einen Spaziergang nach dem Essen zu machen, sind zurückgekehrt, um mich abzuholen, weil der Abend allem Anschein nach so schön war. Zunächst war ich verärgert. Was denn schon wieder? Kann ich denn nicht eine Minute allein sein, ohne dass jemand etwas von mir will, und sei es zu meinem Besten? Dann bin ich mit ihnen fortgegangen, unglücklich über die Regung von Absonderung, von Wut, die ich ihnen gegenüber empfunden hatte, gegenüber M, denn sie folgte uns, so zartfühlend, so naiv, so empfänglich für alles Schöne, wie es Mom war. Die bereits vorgeschrittene Abenddämmerung von außerordentlicher Schönheit, vor lauter Vollkommenheit beinahe schon fremdartig. Ein gedämpftes und leichtes, durchaus nicht trauriges Grau. Nebelbänke in der Ferne, am anderen Ufer des Adour, der Weg gesäumt von friedlichen, blumenumrankten Häusern, ein goldener Halbmond, wirklich, Erhabenheit, Friede. Mir war das Herz schwer vor Traurigkeit, beinahe vor Verzweiflung. Ich dachte an Mam, an den Friedhof, auf dem sie lag, nicht weit entfernt, an das Leben. Ich empfand diese romantische Schwermut als wert und war traurig, sie nie aussprechen zu können, weil sie immer mehr ist als das, was ich schreibe. Thema der Vorlesung. Verzweifelt auch, weil ich mich weder in Paris noch hier noch gar auf Reisen wohlfühle, ohne wirkliche Zuflucht. Paris, 2. September 1979. Gestern Nachmittag aus Uerdt zurückgekehrt. Das Flugzeug randvoll von dummen Leuten. Kinder, Familien, eine Frau, die sich neben mir in die Papiertüte erbrochen hat. Ein Jugendlicher, der eine Chistera heimbrachte. In den Sitz gepfercht, sogar ohne den Gurt gelöst zu haben, bewegungslos, habe ich eine Stunde lang etwas in den Pensées von Pascal gelesen. Wobei ich im Elend des Menschen meine ganze Traurigkeit wiederfand. Mein schweres Herz von Ü ohne Mam. Das alles ist wirklich ganz unmöglich zu beschreiben, wenn ich an die Schroffheit und Spannung von Pascal denke. Bei der Ankunft war alles lastend, grau. Am Abend zum Essen bei GL. Y war nicht da. Er hatte einen zu lange geschmorten Braten vorbereitet. Es gab Avocados mit einer sehr dunklen Vinaigrette, französische und spanische Melonen, plastikverschweißtes Kaufhausbrot und offenen Wein. Darlam, der sehr rasch etwas vom Wein benommen war, hat viel geredet. Nach einiger Zeit habe ich begriffen, dass er das mehr oder weniger um meinetwillen tat, um mich zu verführen. Seit langem gibt es eine Art Streitigkeit zwischen uns. Und zum ersten Mal kam es zu einer positiven sprachlichen Äußerung seinerseits. Aber die Anwesenheit von Eric M. und GLP störte mich. Als ich zeitig ging, hat er mir seine Begleitung aufgedrängt. Im Fahrstuhl habe ich ihn umarmt, meinen Kopf an seinen Hals geschmiegt. Aber er hat darauf, sei es, weil das nicht sein Genre war, sei es aus anderen Vorbehalten, nur halbherzig reagiert. Ich habe ihn, seine Hand haltend, im Taxi bis nach Clichy heimgebracht, quer durch ganz Paris. Bei Tisch war von Frauen die Rede. Abends, müde und gereizt, im Bett, Radio hören unmöglich, ultramoderne Klänge, Katzenmusik, habe ich die Kleinanzeigen in Libération und Nouvelle Observateur gelesen. Nichts wirklich Interessantes, nichts für die Alten. 3. September 1979. Nachdem das Deux Magots wieder geöffnet hat, sind weniger Leute im Flur. Drinnen ist es nahezu leer. Ich lese gelegentlich den Kopf hebend, aber nicht ohne Gewinn, die Pensée von Pascal. Nicht weit entfernt eine aufgeregte Gruppe, bereits gesehen. Modisch schicke Verrückte mit einem vollkommen hysterischen kleinen Mädchen in der Mitte, sie zeigt Fotos, redet, bestreicht ein Toastbrot mit gespreizten Fingern. Ein Neuankömmling, zu diesem hübschen Burschen gewendet, der pfauenhaft ratschlägt, sie haben große Füße, ich sehe nichts anderes als diese Füße in weißen Schuhen. Renaussé geht vorbei, ganz blau gekleidet, von den Augen bis zum Hemd. Ich kenne niemanden, der weniger metaphysisch wäre, das heißt ironischer, mit der leichten Unannehmlichkeit, die das mit sich bringt. Weitergehen vorbei, François Flau und die großäugige Madeleine. Umarmungen bei der Ankunft und beim Abschied. Ihr muss das viel vorkommen. Jean-Louis P. will nicht im Flur essen. Zweifellos widerstrebt es ihm, sich dort mit mir sehen zu lassen. Das heißt, wenn man den Altersunterschied berücksichtigt, als ausgehalten zu gelten. Wir haben mit einigem Unbehagen in der Madeleine gegessen. Ich weiß, dass André ihn aus Hyères angerufen hat und dass er im Grunde Lust verspürt, ihn wiederzusehen, indem er noch heute Abend losfährt. Aus Trotz, Großzügigkeit, Schicksalsergebenheit, herrenhafter Prahlerei überrede ich ihn zur Abreise. Er verlässt mich um 9 Uhr. Ich bleibe allein zurück, ziemlich traurig. Zum Verzicht entschlossen. Aber wie ihm das beibringen? Wäre es nicht herzlos, ihn nicht mehr zu sehen unter dem Vorwand? Aber gerade das möchte ich, der ich mir doch so sehr wünsche, mein Leben von diesem ganzen Rattenschwanz von Affären zu säubern. Ich bin ins Flur gegangen, um die Lektüre der Pensée von Pascal wieder aufzunehmen und dabei meine Zigarre zu rauchen. Ein großer dunkler Gigolo, den ich vom Sehen kenne, hat mich begrüßt, sich zu mir gesetzt, einen Zitronensaft getrunken. Er heißt Dani, kommt aus Marseille, sehr grobklotzig, hat Mühe, sich auszudrücken. Ich spüre, dass er niedergeschlagen ist. Er hat seinen Wehrdienst hinter sich, wartet auf eine Probezeit als technischer Zeichner. Er hat keine Wohnung und tut nichts anderes, als sich darüber zu beklagen, zieht von einem Kumpel zum anderen, hat Affären am Bahnhof oder mit Einzelnen zu Hause und so weiter. Kurz, er sitzt im Dreck. Redefluss, Unglück, noch mehr Dreck. Im Übrigen die typische Redeweise des Strichjungen, das heißt verschämte Redeweise, in der die eigentliche Sache nie beim Namen genannt wird. Immer wenn ich ihn festnagle und ihn zu sagen dränge, dass er wirklich bereit ist, mit mir zu schlafen, antwortet er, ich bin frei. Nachts um 5 Uhr aufgewacht. Mit Bitterkeit und Trauer denke ich an den Misserfolg meiner Beziehung zu GLP. Kafka, dessen Tagebuch sich vielleicht als einziges ohne die geringste Irritation lesen lässt, bringt die zweifache Setzung der Literatur Richtigkeit und Nichtigkeit wunderbar zum Ausdruck. Ich saß einmal vor vielen Jahren, gewiss traurig genug, auf der Lehne des Laurentiberges. Ich prüfte die Wünsche, die ich für das Leben hatte. Als wichtigster oder als reizvollster ergab sich der Wunsch, eine Ansicht des Lebens zu gewinnen. Und, das war allerdings notwendig verbunden, schriftlich die anderen von ihr überzeugen zu können, in der das Leben zwar sein natürliches, schweres Fallen und Steigen bewahre, aber gleichzeitig mit nicht minderer Deutlichkeit als ein Nichts, als ein Traum, als ein Schweben erkannt werde. Ja, dies ist das ideale Tagebuch. Zugleich ein Rhythmus, Fall und Aufstieg, Elastizität und ein Köder. Ich kann mein Bild nicht erreichen. Eine Schrift, die letztlich die Wahrheit des Köders aussagt und diese Wahrheit durch die formalste aller Operationen den Rhythmus gewährleistet. 5. September 1979. Müde von der Arbeit bin ich früher ausgegangen, weil ich nicht ins Flor gehen wollte, wo ich mich um 8 Uhr mit FW und Severo verabredet hatte, habe ich mich auf die Terrasse des Royal Opera gesetzt, um Le Monde zu lesen. Die Autos sind wieder da, verschwunden die abseitige Verlorenheit eines Augustabends, wie ich sie gekostet hatte. Allein hilflos ein Gigolo, den ich kenne, José, ein lang aufgeschossenes Bleichgesicht mit hellblauen Augen. Ich weiche seinen Blick aus, denn wieder einmal habe ich vergessen, ihm das von mir signierte Buch mitzubringen, um das er mich gebeten hat. Ich weiß nicht, wer ihm zugetragen hat, dass ich schreibe. Und jedes Mal fängt er wieder davon an. Und eben habe ich gerade Lust, die Zeitung zu lesen. Schließlich rede ich doch mit ihm. Er arbeitet jetzt im Continental, ich frage ihn, ist das gut, und denke an die Kundschaft. Er antwortet, dass es, wenn es nicht mehr im Halbdunkel liegt, und deutet mir damit an, dass er aufgrund seiner Situation auch die Schattenseite der Dinge kennt, nicht sehr sauber ist, trotz des modernen Äußeren. Mit FW und Severo bei Beaufanger essen gegangen. Als wir herauskommen und uns in Richtung des an der Beaumarchais-Statue geparkten Autos auf den Weg machen, Severo wiederholt andauernd, dass er dort wohnen möchte, erklärt FW in einem seiner Anflüge von Feierlichkeit und Zuneigung, wie er sie manchmal typischerweise hat. Ich bin ständig davor auf der Hut, weil ich weiß, dass er mir mit dem Interesse des menschenfreundlichen Richters von mir selbst erzählen wird. Und fühle mich auf der Stelle ein anderer werden. Ein reißausnehmendes Kind. An einen Kommentar über das Buch MS anknüpfend, über das ich gesagt hatte, und was soll man da anderes sagen, dass diese Welt mir absolut unzugänglich sei, erklärt mir also FW, eines Tages werde ich mich zu den abgewiesenen Bereichen meiner Sexualität äußern müssen, in diesem Falle also zum Sadomasochismus, von denen ich nie spreche. Daraus erwächst eine gewisse Gereiztheit meinerseits. Zunächst einmal, wie in aller Logik soll man sich über das äußern, was nicht ist? Man kann es nur feststellen. Und dann ist diese Doxa entmutigend, den Sadomasochismus als normal, als Norm einzuführen und die Abweichungen davon erklären zu müssen. Von Beginn des Abends an hatte Severo die fixe Idee, eine Bar in der Rue Keller aufzusuchen, die man ihm beschrieben hatte, in der Nähe der Bastille, eine Lederbar. Weil er von dieser Art Ideen nie ablässt, spazieren wir also gemeinsam dorthin, wobei FW und ich uns insgeheim wünschen, nichts zu finden. In der Rue Keller, die wir erreichen, nachdem wir einen wunderbaren Durchblick zwischen den Häusern entdeckt haben, einen runden Glockenturm, Notre-Dame d'Espérance, ein orangenfarben angestrahltes Fenster, ein regelrechtes Stückchen Italien, findet sich eine grell erleuchtete Bar, nichts heimlich Verstohlenes, Stimmengewirr dringt heraus. Die Eingangstür ist offen, der Raum ist voller Schwarzer, von denen einer wild gestikuliert und den ebenfalls schwarzen Inhaber angreift. Erleichtert geben wir auf. Die Nacht ist mild. Das Auto durchquert das Quartier, das voll ist von jungen Leuten. Ich habe Lust, spazieren zu gehen, spüre aber eine leichte Magenverstimmung. Ausgerechnet ich, der ich das Beaufanger gepriesen und mich ganz allgemein über die Notwendigkeit verbreitet hatte, in gute Restaurants zu gehen, um sich kein Magenleiden zuzuziehen. Und ich habe durchaus keine Neigung, das Auto direkt vor meiner Wohnung anhalten zu lassen. Denn mit FW und Severo tue ich es nie. Und die Gewohnheit ist so etwas wie ein kleines Über-Ich. Als ich allein nach Hause komme, steige ich, ein seltsamer Lapsus, der mich schmerzt, die Treppe hinauf und gehe weiter als mein eigenes Stockwerk. Als wenn ich in unsere Wohnung in der 5. Etage heimkehrte, als wenn alles wie früher wäre und Mam mich erwartete. Im Bett Texte von Khomeini gelesen. Ich bin wie vor den Kopf geschlagen. Das ist so skandalös, dass ich mich nicht zu empören wage. Es muss eine rationale Erklärung für diesen anachronistischen Wahn geben. Darüber nur zu lachen, wäre zu einfach. Und so weiter. Kurz, das Paradoxon ruft mich. 7. September 1979. Im Flor, wo ich mühsam, wortkarg, vielleicht weil weder der Text noch der sehr verspannte, wenn auch hübsche Typ mich reizen, mit Jean G. müde sein Romanmanuskript diskutiere, ich mache einige Einwände, um ihm zu zeigen, dass ich kooperativ bin, habe aber den Eindruck, dass er sie an sich auffasst und sich verschließt, taucht ein früherer marokkanischer Gigolo, Alami Alawi, auf, den ich vor wenigstens 10 Jahren kennengelernt habe und der mir seither jedes Mal, wenn er mich sieht, seine Geschichte auftischt und mir auf die Nerven geht und beginnt mir eine dunkle Erbschaftsangelegenheit zu erzählen. Eine Frau, die ihn liebte, ist gestorben und hat ihm eine Villa in Cannes hinterlassen. Es gibt jedoch Schwierigkeiten, die Polizei verdächtigt ihn, sich als Zuhälter zu betätigen und so weiter. Er setzt sich unumwunden an unseren Tisch, um seine Geschichte leichter loswerden zu können. Ich wehre ab. Die Unhöflichkeit ist etwas, das mir Kraft zur Ablehnung verleiht. Er macht eine wütende Geste und wirft beim Hinausgehen jäh die Stühle um. Abends sind wir zum kleinen Chinesen in der Rue de Tournon gegangen, mit Bernard G. und seinem neuen italienischen Freund Riccardo. Anfangs keine Reaktion. Allmählich aber gefällt er mir, wegen einer Art körperlicher Reinlichkeit, Hände, seine Brust im Ausschnitt seines weißen Hemdes. Unausweichlich bildet sich das Dreigestirn der Begierde, wobei B.G. mir durch seine Wahl bezeichnet hat, wen ich begehren soll. Ich beneide sie, weil sie ein Paar abgeben, weil sie morgen gemeinsam nach Wien abreisen. Ich verlasse sie zartfühlend, bei mir selbst aber mit einer gewissen Bitterkeit, denn sie verreisen für lange, und dann jedenfalls... September 8. 1979. Gestern Abend zum Essen mit Violette in der Palette. Neben uns ist allein ein Schwarzer. Unauffällig, still, diskret. Beamter? Zum Abschluss wählt er einen Joghurt und einen Verveine-Tee. Der Abend ist heiß, die Straße voller Autos und Leute, grässliches Defilé von Motorrädern. Ich verlängere ihn, indem ich gegen 11 Uhr ins Flor gehe. Unergiebig. Ein etwas verwachsener Typ setzt sich neben mich und fängt sofort an, mit mir zu sprechen. Gereizt verkrieche ich mich hinter meiner Zeitung. Ziemlich schwierig, seine Zeitung in Ruhe lesen zu können. 9. September 1979. Abend, nicht viel zu sagen. Im Restaurant Set mit den Freunden, eine ganze schöne Weile der Freundschaft, trotz der dümmlichen Umgebung, ältere, stark geschminkte Frauen, Schickeria-Publikum. Am Nachmittag dieses Samstags aber ein ganz unterschiedlicher, gleichsam freier und unersättlicher Aufriss. Zunächst im Bain Cinq nichts. Keiner der Araber, die ich kenne, niemand, der mich interessiert. und viele dickbäuchige Europäer. Einzige Merkwürdigkeit, ein Araber, nicht jung, aber nicht schlecht, der sich für die Europäer interessiert. Er berührt ihre Schwänze, sichtlich ohne Geld zu verlangen, und geht dann zum Nächsten. Man weiß nicht, was er will. Reines Paradoxon. Ein Araber, für den der Pimmel eines anderen und nicht nur sein eigener existiert, der sein Ego ist. Unendlicher, weitschweifiger Monolog, aber durchaus keine Konversation des Chefs und Hausherrn, der seine Misshelligkeiten in einem tunesischen Hotel zum Besten gibt. Verdorbene Nahrungsmittel und alle die jungen Tunesier machten ihn schamlos an, erklärt er heuchlerisch missbilligend. Ich hatte die Idee, in Montmartre einen Gigolo suchen zu gehen. Eben deshalb habe ich wahrscheinlich, voreingenommen wie ich bin, im Voltaire nichts gefunden. Es ist sehr stürmisch, schwere Regentropfen, viele Autos. Im Nui absolut nichts. Das Gerücht, das besagt, man müsse um 5 Uhr abends hingehen, ist wohl reine Täuschung. Indessen kommt ein großer Dunkler mit ziemlich feinem, ein wenig fremdartigem Gesicht. Sein Französisch ist ungeschlacht. Ich halte ihn anfangs für einen Bretonen. Nein, er ist Ungar mütterlicherseits, Weißrusse väterlicherseits, kurz Jugoslawe. Sehr sanft, sehr einfach. Madame Madeleine, die man mir als sehr krank geschildert hatte, Infarkt, taucht auf, fett und aus ihrer Küche herbeischlurfend, wo auf dem Tisch eine Aubergine liegt. Ein hübscher Marokkaner macht sich gerade zum Aufbruch bereit, der gern mit mir anbandeln möchte und mich lange anschaut. Er wird im Speiseraum warten, bis ich herunterkomme. Scheint enttäuscht zu sein, dass ich ihn nicht sofort nehme. Vage Verabredung für morgen. Ich gehe leicht, körperlich wohl auf. Immer noch in meinen Diätvorstellungen befangen, kaufe ich, zu einer sehr kargen, aber nicht einschneidenden Kur entschlossen, ein sehr knuspriges Brot, von dem ich das eine Ende anknabbere. Die Kruste zerbröckelt in der Metro, die ich nehme, wobei ich mehrfach umsteige. Aber ich bin hartnäckig, um den Barometerstand Avenue Rapp zu vergleichen, nachdem ich mein neues Barometer einstellen möchte. Heimfahrt im Taxi, Sturm und starker Regen. Ich trödle zu Hause herum, ich esse geröstete Brotscheiben und Feta. Dann sage ich mir, dass ich die Gewohnheit ablegen muss, die Vergnügungen oder die Abweichungen zu berechnen, und gehe noch einmal aus, um mir den neuen Pornofilm im Dragon anzuschauen. Wie immer jämmerlich. Und diesmal vielleicht noch mehr. Ich mag nicht einmal meinen Nachbarn anmachen, obwohl das zweifellos möglich ist. Die idiotische Angst, abgewiesen zu werden. Abstieg in die Dunkelkammer. Hinterher bedauere ich diese schäbige Episode immer, der ich jedes Mal wieder die Bestätigung meiner Verlassenheit entnehme. 10. September 1979. Gestern am Spätnachmittag las ich im Flore die Pensée von Pascal. Neben mir ein schlanker Junge mit sehr blassem Gesicht, bartlos, hübsch und ungewöhnlich, unsinnlich, Stiefel aus Kunstleder, der damit beschäftigt war, aus einem Heft Sätze und Schemata auf fliegende Blätter zu übertragen. Unmöglich zu erkennen, ob es sich um Gedicht oder Mathematik handelte. Der Gigolo Danny, dunkle Augenbrauen und roter Pullover, setzt sich neben mich, trinkt einen Zitronensaft, weil er, wie er sagt, Magenschmerzen von zu vielen Sandwiches hat. Und weil er manchmal den ganzen lieben langen Tag nichts isst. Er hat noch immer keine Bleibe. Seine ungeschlachten Hände sind verschwitzt. Draußen ist es stürmisch, es fallen Regentropfen und natürlich kein Taxi. Mit Saül T., der heute Abend kein bisschen exzentrisch ist, grauer Straßenanzug, rotes Hemd, verzichten wir auf Boufanger und gehen zum kleinen Chinesen in der Rue de Tournon. Saül macht einen deprimierten Eindruck und der Abend schleppt sich hin. Ich langweile mich, interessiere mich für unseren Nachbarn, eine üppige Negerin, der kleine vietnamesische Kellner abrupt den Hof macht, 2 Franzosen, von denen einer ziemlich hübsch ist, er hat sein Taschenetui neben sich gelegt und darauf den Schlüsselbund. Der andere geht zweimal zum Pinkeln hinunter. Sie reden über Tennis und sprechen dabei mit stark französischem Akzent von Flushing Meadows, Wimbledon, trinken Rosé. Und doch war es der Abend, wo die im Juli angebahnte Partie sich entscheiden sollte. Saül musste mir seine Antwort geben, aber ich begehrte ihn schon nicht mehr. Ich war müde, sogar ohne den Schwung, das Spiel zu beenden. Ich habe nichts gesagt und er natürlich auch nicht. Letzten Endes war das die beiderseitige Antwort. Eine ausgezeichnete Methode, die Begierde austrocknen zu lassen. Langfristige Abmachung, das erledigt sich dann ganz von selbst. Im Bett den Dante von Renucci beendet. Wie schlecht das ist. Ich behalte nichts davon. Das Tagebuch stellt nicht die tragische Frage, die Frage des Narren, wer bin ich, sondern die komische Frage, die Frage des Schafskopfs, bin ich? Der Tagebuchführer ist ein Komiker. 12. September 1979. Bei der amerikanischen Cocktailparty für Richard Sennett, bewundernswert, eine ganze Soziologie auf den einen und einzigen Umstand gegründet, dass er sich dem anderen gegenüber nicht ausdrücken kann, so als ob der Ausdruck ein höherer Wert wäre, der sich von selbst versteht. Wo auch Morin, Foucault und Touraine auftauchen, in die Falle getappt. Man hatte einen Cocktail angekündigt, daraus wurde eine Diskussion. Dachte ich an nichts anderes als an meine Verabredung mit Olivier G. Wir sind zu Beaufanger essen gegangen, aber schon ist mir alles weniger gut und weniger angenehm vorgekommen. Die Preise werden sicherlich steigen, zu viele Leute, der Champagner nicht kalt genug. Schließlich sind wir dann langsam zu Fuß die Rue Saint-Antoine und die Rue de Rivoli hinuntergegangen. Es war mild, ein wenig neblig, alles verlassen. Das sind reine Geschäftsviertel für den Tag. In Gedanken war ich schon flüchtig mit der Art und Weise beschäftigt, wie wir uns voneinander verabschieden würden, wobei sicherlich wie immer die Begierde den Ausschlag gäbe, ließ mich aber gleichzeitig treiben. Wir hatten eine recht angenehme Unterhaltung gehabt, und O schien wohlauf zu sein. Was für schöne Augen er hat. Wir haben in einem Café an der Place du Châtelet einen Lindenblütentee getrunken. Das war etwas seltsam. Die Trennung ging glatt vonstatten. O wollte nicht mit zu mir nach Hause kommen, wie ich es vorausgesehen hatte, und gerade davor hatte ich Angst. Sowohl für mein Verlangen als auch für meinen Schlaf. Wir haben uns für Sonntag zum Mittagessen verabredet und sind dann an der Place du Châtelet auseinandergegangen. Er hat mich nicht umarmt, aber das hat mich nicht weiter verletzt, wie es früher der Fall gewesen wäre. Ich bin zu Fuß über Saint-Michel und die Rue Saint-André des Arts heimgekehrt. Ich wollte, obwohl müde, noch jungen Gesichter sehen. Aber es standen so viele Burschen da, dass es unangenehm war. Das Dauphin war beinahe leer. Einzig am einen Ende der Terrasse ein schwarzer Jugendlicher mit langen, schlanken Händen in roter Windjacke. 14. September 1979. Vergeblicher Abend, es ist zugleich stürmisch und kühl, ein unangenehmer, regnerischer Wind. Ich weiß nicht, was ich zum Ausgehen anziehen soll. Schließlich entscheide ich mich für eine blaue, in New York gekaufte und praktisch ganz neue Windjacke. Ich knöpfe das Winterfutter mit Reißverschluss ein. Ich versinke darin, die Ärmel sind mir zu lang, sie hat keine Innentasche. Ich bin vollgestopft, behalte zu viele Sachen übrig, bei Gefahr, sie zu verlieren. So wie ich wegen eben dieser Jacke bereits mein Zigarrenetui verloren habe. Schon jetzt fühle ich mich im Hinblick auf den Abend nicht wohl. Es gibt im Musée d'Art Moderne in einem düsteren Viertel eine Vernissage der Maler von Plenet. Ich bin überrascht. Ich finde das auf der Stelle schön, strahlend, farbenfroh. Diejenigen, die mich langweilen, das sind die, die ich kenne, die Theoretiker, die Traurigen, De Waad, Kahn, Deseuze. Viele Leute sind da, Vernissagengerede, viel Mist, aber nicht alles, sagt ein vulgärer und bebrillter Herr, der etwas in ein Heft schreibt. eine wahrscheinlich unaufrichtige und feige Antwort auf die Frage zweier Malabaren, die die Ausstellung mit provozierender Aggressivität durchstreifen. Ich sehe Solers, Plenet, dann empfehle ich mich stillschweigend, weil ich eine Ausstellung nie lange anschauen kann. Ich gehe zusammen mit Lucien Naise ein Stück Weges in Richtung Alma. Er ist sehr freundlich, aber es gelingt mir nicht, Teilnahme für seine Äußerungen aufzubringen, die gleichwohl schmeichelhaft, bedingungslos zustimmend sind, oder gerade deswegen, denn das nötigt mich, mich zusammenzunehmen, und ich mag nichts, was meine Antwort einengt, noch und vor allem für seinen etwas verschwitzten, unsinnlichen Körper. Ich bin bereits wie gelähmt vor Verdruss, zur Premiere von Pinters No Man's Land ins Théâtre Gymnase gehen zu müssen. Vielleicht wegen meiner Windjacke. Ich zögere. Ich habe Lust auf ein Glas Champagner, das ich an der Bar von Chez Francis nehmen möchte. Das ist ein Restaurant, die Bar dient als bloßer Umschlagplatz für den Klatsch der Strichjungen, die dort ihren Geschäften nachgehen und ihre Karten aufdecken. Ich nehme die Metro wie für einen lästigen Frondienst. Boulevard Bonne Nouvelle, alles ist düster, es ist kalt, die Menschheit Ausschuss, überall kleine, halbseidene und schäbige Restaurants mit verschnörkelten Stühlen, überall drittklassige oder Pornokinos. Da ich eine Viertelstunde zu früh war und ganz ratlos bei der Vorstellung in einem Premierensaal mit meiner Windjacke warten zu müssen, ohne zu wissen, was tun, und vermutete, ein einfacher Kaffee werde mich wohl keine Viertelstunde aufhalten, zumal die Cafés derart heruntergekommen waren, bin ich den Boulevard entlang gegangen, was für den Pinter verhängnisvoll war. Denn ich verzichtete darauf, bei Zeiten umzukehren. Im Grunde keinerlei Konsequenz. Ich hatte Lust, ins Flor zu gehen, aber es war zu früh und hätte den Abend zu sehr in die Länge gezogen. Ich habe ein Kino gesucht, nichts sagte mir zu oder der Film hatte bereits angefangen. Schließlich fand ich eines, in dem der Film von Pialat über die Jugendlichen lief, die ihr Abitur machen. GL hatte mir davon erzählt, und zwar das Allerbeste. Der Film war für mich, wenn auch stellenweise perfekt und alles Gute rechtfertigend, was man darüber sagen kann, unangenehm. Ich mag die veristischen Beschreibungen von sozialem Milieu gar nicht. Es lag darin gleichsam eine Art von jungem Rassismus. Man fühlte sich absolut ausgeschlossen. Er war übertrieben hetero, und ich vertrage diesen sehr aktuellen Typ von Message nicht, bei dem man mit Irren sympathisieren muss. Der beschränkte Horizont der Jugend und so weiter, deren ganze Welt schwachsinnig ist. Die dünkelhaften Einstellungen des Kaputten, das ist die Epoche. Als ich aus dem Kino komme und in Richtung Opera gehe, bilden sich Gruppen von Jugendlichen. Ein Mädchen äußert einen Gedanken wie in dem Film. Der Film ist wahr, weil er auf der Straße weitergeht. Als ich in Saint-Germain ankomme, etwas oberhalb des Drugstores, hält mich ein sehr schöner weißer Gigolo an. Ich bin von seiner Schönheit, von der Feinheit seiner Hände überrascht, aber eingeschüchtert und müde schütze ich eine Verabredung vor. Im Flor, neben mir zwei laotische Geschöpfe, das eine zu tundenhaft, das andere durch seinen Garçon-Aspekt anziehend, ein wenig liebenswürdige Konversation, aber was tun? Immer noch die Müdigkeit, ich habe Lust, die Zeitung zu lesen. Sie gehen. Von einer Migräne geplagt, kehre ich mühsam nach Hause zurück und setze die Dante-Lektüre fort, nachdem ich ein Optalidon genommen habe. Écrire un roman. Quels sont les problèmes? 17. September 1979. Gestern Sonntag ist Olivier G. zum Essen gekommen. Ich hatte auf seinen Empfang alle die Mühe verwendet, die bei mir sonst gewöhnlich das sichere Zeichen dafür ist, dass ich verliebt bin. Schon beim Essen aber schüchterten seine Zurückhaltung oder seine Distanziertheit mich ein. Keinerlei Beziehungseuphorie, weit gefehlt. Ich habe ihn gebeten, sich während meiner Siesta neben mich aufs Bett zu legen. Er ist sehr lieb zu mir gekommen, hat sich an den Bettrand gesetzt, hat in einem Bildband gelesen. Sein Körper war sehr fern. Wenn ich den Arm nach ihm ausstreckte, rührte er sich nicht. Ganz verschlossen. Keinerlei Entgegenkommen. Er ist dann überdies rasch ins andere Zimmer verschwunden. Eine Art Verzweiflung überkam mich, mir war zum Weinen zumute. Mit unwiderruflicher Deutlichkeit sah ich, dass ich auf die Knaben verzichten muss, weil sie keinerlei Begierde mehr nach mir empfinden und dass ich zu ängstlich oder zu ungeschickt bin, die meinige zu erkennen zu geben. Dass das eine unumstößliche Tatsache ist, die von allen meinen Flirtversuchen bewahrheitet wird. Dass ich deshalb ein trauriges Leben führe, dass ich mich letztlich langweile und dass ich dieses Interesse oder diese Hoffnung aus meinem Leben streichen muss. Wenn ich meine Freunde einen nach dem anderen durchgehe, einmal abgesehen von denen, die nicht mehr jung sind, reiht sich ein Misserfolg an den anderen. A, R, GLB, Saül T, Michel de RL, zu kurz, BM und BH, keine Begierde mehr und so weiter. Mir werden nur noch die Gigolos bleiben. Aber was soll ich denn dann machen, wenn ich ausgehe? Die jungen Männer fallen mir unaufhörlich ins Auge. Ich begehre sie auf der Stelle, möchte mich in sie verlieben. Wie wird das Schauspiel der Welt für mich aussehen? Ich habe für O auf seine Bitte hin etwas Klavier gespielt, wohl wissend, dass ich mich fortan von ihm lossage. Im Banne seiner sehr schönen Augen, seines sanften, von seinen langen Haaren verschatteten Gesichtes, ein zartes, aber unzugängliches und rätselhaftes Wesen, zugleich anmutig und fern. Dann habe ich ihn heimgeschickt, unter dem Vorwand arbeiten zu müssen, in dem deutlichen Wissen, dass das zu Ende war und dass mit ihm und über ihn hinaus noch etwas anderes zu Ende war. Die Liebe eines Jungen. Pariser Abende von Roland Barthes, aus dem Französischen von Hans-Horst Henschen, mit Udo Sammel. Ton und Technik Roland Grosch und Julia Kümmel. Aufnahmeleitung Christoph Müller. Besetzung Cordula Huth. Regie Ulrich Lampen. Produktion Hessischer Rundfunk 2010. Ich habe nie Tagebuch geführt. Oder vielmehr nie gewusst, ob ich eines führen sollte. Manchmal fange ich an und höre dann sehr rasch wieder auf und fange später jedoch von neuem an. Es ist ein leichtes, intermittierendes Verlangen, ohne Ernst und ohne doktrinäre Festigkeit. Ich glaube, diese Krankheit des Tagebuchs diagnostizieren zu können. Ein unaufhörlicher Zweifel am Wert des darin Festgehaltenen.